Also alles hat ja eine gewisse Grundhistorie und so gab es bei mir einen ersten Lebensabschnitt. Daher kamen auch gerade die bekannten Namen, weil wir gesamtheitliche Systemintegrationen gemacht haben mit Bang & Olufsen und Creston, das heißt Haute-Couture-Lösungen für Häuser. Und Xaons ist nachher ein Entwicklungsprodukt eigentlich meiner Vorarbeit gewesen, weil wir uns immer überlegt haben, wie kann man eigentlich Lautsprecher mit einem tollen Stereo-Sound, mit einem 360-Grad-Sound ganz anders gestalten und wie bekommt man vor allen Dingen die Männer- und die Frauenwelten zusammen. Das heißt, Lautsprecher haben ja eigentlich keine wahnsinnig hohe Beliebtheit im Wohnumfeld dabei, wenn da schwarze Kisten sind. Und so sind wir da rangegangen und ich mit meinem Team rangegangen und haben halt eben Xaons entwickelt. Das ist ein Obelisk, der hat innen drin eine Beleuchtung, der hat einen tollen Stereo-Sound, einen 360-Grad-Sound. Ich kann von jedem Device aus die Musik rüberstreamen und das Besondere ist noch, dass ich es individualisiert gestalten kann. Also genau, Sie haben aus einem Problem hässliche Lautsprecher etwas gemacht, was vor allem auch individuell in die Wohnung eingepasst werden kann. Ich habe verstanden, man kann dieses Design wählen und Sie machen das dann auf diesen Lautsprecher drauf. Genau, das machen wir individualisiert. Das heißt, Sie haben die Möglichkeiten, uns die Daten einfach rüber zu schicken. Das heißt, Ihre selbst kreierten Daten bedeutet die Fotografie von der Wandtapete oder das Lieblingsmotiv, die Fotos oder was es auch sonst noch sein könnte. Das kann man mit Xaons toll machen. Ein Foto genügt und Sie machen diese dekorative Feld daraus. Und man kann sie vor allen Dingen noch austauschen. Was kostet es? Es liegt bei 399 Euro. Wir launchen jetzt gerade am Anfang nächsten Jahres unsere neue Generation, die jetzt endlich fertig ist nach gefühlten 12 Besuchen in Asien. Wir sind so alle 2 Monate drüben, produzieren in Fernost, sonst geht das auch nicht von dem Preis-Leistungs-Verhältnis her, machen das Ganze aber auch mit dem Gedanken von Fairtrade. Ich habe, glaube ich, um die ca. 140 Supplier da drüben besucht, haben Audit gemacht, um richtig zu verstehen, sind das die richtigen Partner für uns, weil das ja auch eine hohe Sensibilität hat und man viele Fehlentscheidungen machen kann. Sagen Sie, ich verstehe nichts von Lautsprecherpreisen. Ist das mehr niedrigpreisig oder hochpreisig? Wie würden Sie sich vergleichen im Preis-Leistungs-Verhältnis? Ich finde, wir sind einfach ein Hammerangebot. Also wir sind eher, bin ich der Meinung, im liberalisierten Preis. Also der gesamte Lautsprecherbereich hat sich ja extrem stark gewandelt. Früher, so zu meinen Zeiten, gab es noch Testzeitschriften und tolle Lautsprecher zur ersten Wohnung und dann war das ein richtiges Investitionsobjekt. Heute gibt es miniaturisierte Dinge, wo ich von jedem iPhone aus die Musik direkt rüber streamen kann. Kleine Einheiten. Dabei ist halt eben die Musik ein bisschen verwahrlost worden und wir sind jetzt den Schritt gegangen, dass wir Xaons halt eben mehr zu einem Beleuchtungsobjekt und einem Wohnobjekt machen, dadurch auch ein bisschen mehr Platz in Anspruch nehmen und hoffentlich dann auch von den Frauen die dazugehörige Zustimmung bekommen, gerade weil wir es noch anpassen können. Und mit dem Gedanken halt eben ganz andere Akustik in den Raum mit reinbringen und dann hoffentlich auch die Wenderwelt noch wahnsinnig viel glücklicher machen. Kann man sagen, man spart eine Lampe und kann das dann in dem Lautsprecherpreis so mitdenken? Wenn der Mann den Kauf entscheiden möchte, dann kann er das vielleicht runterbrechen. Der sagt 399 Euro, 300 Euro, irgendwas in dem Bereich mit Mensch durch 3 geteilt. Ein Hammer-Soundsystem, tolle Beleuchtung und auch noch ein Designobjekt. So würde ich rangehen wollen. Sagen Sie, dieses Individualisieren mit dem eigenen Foto, das ist ein Alleinstellungsmerkmal von Ihnen, oder? Ich kenne keinen anderen im Marktbereich, der sowas mit anbietet. Ja. Es gibt immer mal wieder Lautsprecher, auch gerade im Bang & Olufsen-Bereich, also im High-End-Bereich, aber da sprechen wir auch über 2000 Euro, wo Sie die Höhlen selber halt eben nochmal dazu kaufen können, austauschen können. Aber so, dass Sie es wirklich individualisiert machen können, das kenne ich sonst nicht. Obwohl wir sehr viel suchen, wir haben es noch nicht gesehen. Ist auch gut so. Ich habe verstanden, das ist ein Erfolg, diese Schau. Mittlerweile ist es Erfolg, aber Erfolg hat ja auch eine Historie. Das wollte ich gerade fragen. Und Sie kennen sie ja. Ja. Das ist der zweite Anlauf. Absolut. Der zweite Anlauf ist ein Erfolg oder sieht so aus? Und wie war denn der erste Anlauf? Im nächsten Jahr werde ich Ihnen das nochmal im Detail beschreiben, aber ich habe das Gefühl, dass das mittlerweile sehr erfolgreich ist. Wenn man Liebesbriefe von seinen Kunden bekommt, die voller Begeisterung erklären, was für ein Zugewinn das ist im Wohnumfeld, dann ist das der eine Erfolg und das andere ist der wirtschaftliche. Wir haben mittlerweile 17.000 Xaons im Markt und haben eine Retourenquote von unter 2%. Das ist was mich unglaublich stolz macht. Und es ist vor allen Dingen auch so ein bisschen ein Wundheilungspflaster der Vergangenheit. Genau, das will ich noch mal genauer wissen. Und wie war der erste Anlauf? Der erste Anlauf war wahnsinnig groß und schnell. Und ich hatte das Gefühl, also wir haben, glaube ich, 2 Jahre, 3 Jahre an dem System gearbeitet. Und es war zuerst ein Papplautsprecher und man hat Dinge versucht zu implementieren und das zu verbessern. Das ist so richtig, dass man den Diamanten erstmal schleift. Dann gab es Partner, die mit reingekommen sind, Inkubatoren, Unterstützer. Dann sind wir plötzlich in die Schweiz gebracht worden. 2007 gab es den riesen Aufschlag auf der IFA, hatten wir eine komplette Halle. Ich glaube, die Telekom wusste gar nicht so richtig, was passiert, waren 1200 Quadratmeter nur mit Xaons. Dann kam 2008 der Börsengang, weil alle so begeistert waren. Wir waren gelistet am offenen Markt in Berlin und in Frankfurt. So, und dann gab es eine riesen, mehr oder weniger Tragödie. Wir hatten Philips als Produktionspartner im Hintergrund. Dann gab es Probleme in der Produktion, dann gab es Probleme im Vertrieb, obwohl wir halt eben eigentlich einen gut aufgesetzten Vertrieb hatten. Meine Essenz, wir sind dann wieder von der Börse weggegangen, sind in Direktvertrieb reingegangen, hatten mal temporär 290 Handelsvertreter. Hört sich alles cool an. Wenn man dann aber sieht, 2010 ist halt eben alles mehr oder weniger in Schutt und Asche gewesen. Das heißt, das Unternehmen in Zürich ist erstmal von der Börse wieder weggenommen worden. Dann ist der Konkurs abgewickelt worden und auch die Vertriebsgesellschaft in Deutschland. Das ist ja nichts, dass man sagt, yippie, was für ein tolles Ergebnis. Aber wenn man jetzt drauf guckt, freue ich mich darüber, dass wir halt eben an dem Konzept festgehalten haben und voller Begeisterung halt eben das weiterentwickeln und vor allen Dingen wieder zu unseren Wurzeln zurückgekommen sind. Ich habe das heute Morgen so schön gehört in dem Vortrag. Freude und Spaß an den Dingen, die man eigentlich letztendlich macht. Sie hatten ganz viel Kapital, starke Partner. Ja. Sie sind ganz schnell hoch aufgestiegen und ganz schnell auch wieder runtergefallen. Ja, wenn Sie das so sagen, tut das echt weh. Das kann man sehen. Und das würde mich noch mal interessieren. Dann liegt man unten, eigentlich erstaunt, weil man ja kurz vorher noch woanders war. Und wie geht es dann weiter? Ja, das besondere Bescheuerte, wenn ich das noch kurz sagen darf, ist, ich komme, wie gesagt, aus diesem Einrichtungsbereich dieser gesamtheitlichen technischen Lösung mit wirklich tollen Kunden, die wir in meinem ersten Lebensabschnitt gehabt haben. Und eigentlich hatte ich die Idee mit dem, was ich da gelernt habe, dass das nur ein Lizenzprodukt wird. Dann habe ich Philips für uns begeistert. Und irgendwie mit den Inkubatoren bin ich nach meinem Verständnis, vielleicht sehen die das anders, aber mehr und mehr wieder in operative Dinge reingerutscht, sodass ich nachher derjenige war, der auch die gesamte Aufräumarbeit der Party gemacht hat. Das heißt, ich habe den Konkurs abgewickelt. Wenn jemand wissen möchte, wie man einen Konkurs in Zürich abwickelt oder in der Schweiz, dann kann ich mit Sicherheit helfen dabei, ohne dass ich das nochmal erleben möchte. Und wenn man dann diese Aufräumarbeit erstmal macht, dann ist halt eben, ich hatte diesen tollen Vortrag gesehen aus dem letzten Jahr mit dem Herrn, mit dem Irokesenschnitt, von dem ich so begeistert war, der gesagt hatte, man muss scheitern lernen. Und verdammt nochmal, man muss das lernen. Das war für mich eine der wirklich harten Zeiten. Und was hat Sie wieder rausgebracht? Der Glaube daran. Also, und die Bestätigung. Also ist ja die Frage, ist ja bei all den Dingen, die Sie heute hier auch erzählen, ja immer die Frage, wie bewerten Sie die Dinge, die Sie als Feedback bekommen? Also reicht es Ihnen, dass ein Kunde das toll findet? Wir haben, nachdem wir wieder neu angefangen haben, auch QVC-Sendung gemacht, ohne dass ich jetzt der Teleshopping-Onkel werden wollte, aber das war recht erfolgreich und das Feedback war auch toll. Und das ist ja schön zu sehen, wir haben ja ein extrem innovatives, andersartiges Produkt. Wenn da jemand drauf guckt, sagt ja nicht jeder sofort, oh, ich flippe aus, das bestimmt ein Soundsystem und hat einen mordsmäßigen Klang und ich kann die Styles auswechseln und ich kann rüber streamen und ich kann da bestimmt besondere Beleuchtung reinmachen. Das versteht ja keiner, weil das keine gelernten Analogien hat. So, und wenn Sie dann trotzdem die Bestätigung bekommen und verstehen, dass das, was man tut, richtig ist und Sie einfach nur die Überzeugung brauchen, die nach außen gebracht wird, Okay. Dann fängt es an, interessant zu werden. Das Produkt war okay. Sie hatten vorübergehend die Führung verloren mit diesen großen Partnern. Und dann haben Sie es selber in die Hand genommen und es blieb auch in Ihrer Hand. Sie haben sich nicht mehr nach großen Partnern umgeguckt, sondern es selber aufgebaut. Ja, und diesmal hat es geklappt. Ich habe einen tollen Partner, einen ganz besonders hervorragenden Partner, mit dem ich über 25 Jahre zusammenarbeite. Das ist Frank Otto. Dass ein Fluch und ein Segen ist aufgrund seiner Person, aber mehr ein Segen als ein Fluch. Aber man könnte halt eben falsche Dinge da rein interpretieren, weil wir wollen erfolgreich. Zwischenruf, Teamarbeit. Ne? Teamarbeit kann der Himmel und die Hölle sein. Und ja, okay. Es war dann auch der Verkauf, dass es finanziell klappte oder kam eine neue Durststrecke? Also ich glaube, es gibt immer wieder zwischendurch neue Durststrecken. Und wenn man solche Dinge tut, wo ich mich natürlich auch selber frage, muss ich jetzt unbedingt, nachdem ich ja vorher Industrieprodukte im Markt eingeführt habe, derjenige sein, der plötzlich selber Industriemann wird und in Fernost produziert. Und es gibt so viele kleine Stellschrauben nach meinem Verständnis, die halt eben eine hohe Sensibilität haben. Und wenn man falsche Entscheidungen trifft, dann geht man ja nicht davon aus, dass man sagt, boah, ich mache jetzt eine geile falsche Entscheidung, sondern zu dem Zeitpunkt sagt man ja, das ist genau das Richtige. Da denkt man ja drüber nach. Und da stellt sich halt eben im Nachhinein ja erst raus, dass man vielleicht die Dinge falsch eingeschätzt hat oder Dinge reininterpretiert hat, die man anders gesehen hat. Oliver Richter, Xaunz, wenn Sie Erfahrungen brauchen im Rauf, runter und wieder rauf, ist er der richtige Mann. Ja, ich würde gerne mich auf das wieder rauf irgendwie konzentrieren. Erinnerung ist doch nicht so ganz, nur okay. Vielen Dank. Sehr gerne.